Als das Opfer sich als Sizilianer erwies, forderte der zuständige Ermittler Unterstützung an. »Schickt mir den Dago«, befahl er. Gemeint war Petrosino. Zusammen mit Agenten des Secret Service, die eine Verbindung zu einem von ihnen verfolgten Fälscherring sahen, schnappte der Detective die mutmaßlichen Mörder. Eine Bande, unter Führung von Giuseppe Morello, einem aus Corleone stammenden Sizilianer, den man in Little Italy als die Zange oder den alten Fuchs kannte. Ersterer Spitzname ergab sich aus seiner verkrüppelten, einer Hummerschere ähnelnden Linken, die in einer weißen, um den Hals gebundenen Schlaufe ruhte. Der schwarzäugige, gerissene Morello trug eine 45er-Pistole im Hosenbund und ein Messer ans linke Bein gebunden. Die Spitze steckte in einem kleinen Korken, damit er sich beim Gehen nicht stach. Verhaftet wurde er gemeinsam mit einem brutalen Hünen namens Tommaso der Ochse Petto, einem eierköpfigen Berg Muskeln und Scherereien, der sowohl für seine Kraft als auch für seinen dürftigen Intellekt bekannt war. Petrosino vermutete, dass Petto dem Opfer die Kehle durchgeschnitten hatte. Alle Mitglieder der Morello-Bande wurden gefasst und vor Gericht gebracht, nur einer nicht. Ein großer Sizilianer mit stechendem Blick namens Vito Cacciofero verfügte offenbar über bessere Quellen als seine Landsleute und war längst aus der Stadt geflohen, als die Polizei zuschlug. Bei der Anklageverlesung schimpfte der Mann, der als Tommaso Petto registriert war, plötzlich lautstark von der Anklagebank aus auf Italienisch. Der Richter wollte fortfahren, doch der Angeklagte gab keine Ruhe. Endlich übersetzte ein Dolmetscher seine Worte für den Richter. »Ich bin nicht Tommaso Petto!« Gelächter und Getuschel im Publikum. Der Mann sah doch genauso aus wie Petto. Was wurde hier gespielt? »Wer sind Sie dann?« fragte der Richter. »Ich heiße Giovanni Pecoraro«, rief der Verdächtige. »Das kann ich beweisen.« Damit zog der Mann diverse Ausweispapiere hervor, die alle auf denselben Namen lauteten, Giovanni Pecoraro. Dem Staatsanwalt blieb nichts anderes übrig, als die Anklage gegen ihn fallen zu lassen. Ein Desaster für die Staatsanwaltschaft und eine Klatsche für die Polizei. Wie hatte das passieren können? Insbesondere für Nicht-Italiener glich der Mann dem Ochsen wie ein Ei dem anderen. Wie sich herausstellte, hatte der abgängige Vito Cacciofero einen genialen Plan ersonnen, um der Anklage zu entgehen. Der Mörder sollte untertauchen und durch einen Doppelgänger ersetzt werden. Die List ging bestens auf. Die Staatsanwaltschaft konnte den Mörder nicht präsentieren und musste daher sämtliche Angeklagten entlassen, zur großen Freude der Unterwelt von Little Italy. Die Schuldigen im Fall Fassmord wurden niemals überführt. Jahrelang hatte Petrosino die italienische Unterwelt überlistet. Nun schien ihm erstmals jemand intellektuell gewachsen. Die Masche mit dem Doppelgänger war ungeheuer elegant, von schamlos ganz zu schweigen. Etwas veränderte sich in der amerikanischen Verbrecherwelt, wie ein Autor kommentierte. 1903 hatte Petrosino noch keine Ahnung, wie wichtig Vito Cacciofero wirklich war.